stille, stille, stille, bald dringen wir im Tempel ein. Nur stille, stille, stille, stille, bald dringen wir im Tempel ein. Doch fühlst du die harte Wort erfülle, denn Kind muss meine Gaben sein. Ich halte Wort, es ist mein Wille, mein Kind soll deine Gattin sein. Cheers.